Deutschlandfunk. Nachtradio. Sie hören den zweiten Teil der Sendung Stilgitarre Psychedelia. Es geht nach wie vor um Sneaky Pete Kleino. Und natürlich hören Sie den Soundcheck, Sneaky Pete. Wir haben in der ersten Stunde Musik der 70er Jahre gehört. Das liegt in der Natur der Sache. Die 70er Jahre waren seine Hochzeit. Die 13, 14 Titel, die wir gehört haben, waren eine kleine, eine quasi minimale Auswahl. Er hat bei Fleetwood Mac gespielt, bei der Steve Miller Band, bei Rita Coolidge, bei John Lennon, Mind Games, bei Dillard & Clark, die hatten wir schon erwähnt, bei Yoko Ono, bei Booker T, bei Harry Nilsson, der hat, wann war das, 74, 75, ein recht krudes Album mit John Lennon gemacht. Und da ist Sneaky Pete dabei gewesen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das war wirklich nur eine kleine, kleine Auswahl. Der Song vor den Nachrichten, der hieß Sweet Desert Childhood, ist geschrieben worden von Gene Parsons, nicht zu verwechseln mit Gram Parsons. Und der erschien 1975 auf der LP Flying Again, der Flying Burrito Brothers. Die Besetzung damals: Gib Gilboa, der Fiedler, Chris Etheridge, Joe Scott Hill, Gitarre, Gene Parsons, alles Mögliche, Gitarre und Schlagzeug natürlich und eben Sneaky Pete. Und naja, der LP-Titel Flying Again, der sollte natürlich andeuten, dass man es nochmal versuchen wollte. Man hat es nochmal versucht und das ging dann auch. 2, 3 LPs und dann trennte man sich wieder. Das hatten wir auch schon. Und dann nochmal der Versuch mit den Flying Burrito Brothers und so weiter und so fort. Was relativ interessant ist, und das Kuriose daran ist eigentlich die Tatsache, dass man dann solche Dinge erst erfährt, wenn jemand verstorben ist, weil man sich mit dieser Person dann ein wenig näher beschäftigt. Sneaky Pete war keineswegs nur Pedal-Steel-Gitarrist, ganz im Gegenteil. Er hat fürs Fernsehen und für die Filmindustrie gearbeitet. Und zwar als Mensch, der zuständig gewesen ist für Spezialeffekte, also für Special Effects und für Animationen, sowohl beim Fernsehen als auch für die Filmindustrie. Er hat diese Arbeit gemacht für Fernsehserien wie Gumby, Outer Limits oder Davy and Goliath, also David und Goliath, für Seven Faces of Dr. Lau, da spielten Tony Randall und Barbara Eden mit, und etwa für The Wonderful World of the Brothers Grimm. Seine Arbeit in den 80ern und in den 90ern für den Film umfasste auch in dieser Funktion Filme etwa wie Caveman mit Ringo Starr und Barbara Bach, damals die Frau von Ringo Starr, für The Empire Strikes Back, also Das Empire schlägt zurück, für Gremlins, für The Right Stuff und für den Terminator 1 und den Terminator 2. Und der Hauptdarsteller, ja, der ist Gouverneur von Kalifornien. Machen wir weiter mit der Musik. Ich glaube auch 1975, vielleicht bereits schon 1976, egal. Es geht um Neil Sedaka. Und Neil Sedaka und Number One with a Heartache. Natürlich mit Sneaky Pete. And day. days on the telephone. Christmases she spent alone, it wasn't fair. It took so long to make it, the girl just couldn't take it. Now that it's made, was it worth the price you paid? Number one. father told me of football and glories and wars that were fought so that I might get to be me. So you think it's a better world? So you think it's a better world? Wir haben einen Sprung gemacht in die 80er Jahre, in die Mitte der 80er Jahre. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1985 von einer Band, die hieß The Rave Ups. Diese Rave Ups sind eine tolle Band gewesen, um den Songautor und Sänger und Gitarristen Jimmy Podrasky. 1985, wie gesagt, erschien deren erste LP, dann haben sie noch eine gemacht und dann noch eine und dann gab es diese Band nicht mehr. Der LP-Titel, der war Town and Country von den Rave Ups, von dieser ersten LP, bei einer deutschen Schallplattenfirma damals erschienen. Und der Titel, den wir hörten von dieser LP, der hieß Better World. Natürlich mit dabei Sneaky Pete. Und auf dieser LP ist er noch einmal zu hören. Und diesen Song, den hören wir auf von den Rave Ups. Und der Song, der heißt so, ja, das, was wir eben gerade hier machen. Radio, die Rave Ups und Radio. When Die Rave-Ups und Radio 1976. Da gab es, nein, entschuldigen Sie, 1986 natürlich, da gab es eine Band, die hieß The Golden Palominos, eine Band um den Perkussionisten Anton Fier, den Gitarristen Peter Blackwood und den Sänger Sid Straw. Den Titel, den wir gleich hören werden, das ist einer, den haben wir schon mal gehört von Little Feat. Diese Band, The Golden Palominos, hatte auf ihren 2, 3, 4 LPs immer mal wieder Songs von Little Feat bzw. von Lowell George aufgenommen, Brides of Jesus zum Beispiel. Oder eben den nächsten Blast of Silence hieß die LP. Und am Anfang des Songs sagt jemand die Worte A Little Older, A Little Bit More Confused, also ein wenig älter, ein wenig mehr durcheinander. Das ist Dennis Hopper, dessen Kommentare sich durch die LP ziehen. Der Song, der heißt I've Been the One, die Golden Palominos und I've Been the One und Sneaky Beat. A little older, a little more confused. Thank you. Und Sid Straw ist natürlich eine Frau, eine Sängerin und kein Sänger. Aus Kanada, eine Folkrock-Band aus Kanada, die in den 80ern und Anfang der 90er sehr erfolgreich gewesen ist und in Kanada zu den erfolgreichsten Bands gehörte in anderthalb Jahrzehnten. Die Band hieß The Grapes of Wrath und der Song, den wir gehört haben, der hieß Stay und die CD dazu, die die Grapes of Wrath gemacht haben, 1989, die hieß Now and Again. Die Lemonheads, wir sind in den 90ern. Auch für die Lemonheads hat Sneaky Pete, die Lemonheads ist eine Band um Evan Dando gewesen, den Sänger und Songautor der Lemonheads. Auch für die hat also Sneaky Pete gearbeitet und wir hören den ersten Song von Lemonheads und der heißt Big Gay Heart. Thank you. just as well. But you're gonna live to see. I'm gonna ask you why. Either way, you got a phone to pick. Can't you leave that to somebody else? I don't need you to suck my dick or to help me feel good about myself. Pick a heart. Please don't break my picky heart, please don't break my picky heart. Can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off? Cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big AC. Satisfied, and you might find the time wouldn't feel so bad. After all, it doesn't take that much, and it would mean a song to me. For you to lose the part that's still free and not prepared to see my big gay heart. Die Lemonheads, eine Indie-Rock-Band aus Boston, Massachusetts, USA, um den geliebten wie gehassten Sänger und Songschreiber Evan Dando. 1996 löste sich die Band auf. Inzwischen gibt es sie wieder, die Lemonheads. Noch einen Song von ihnen mit Sneaky Pete, natürlich, der ist ganz kurz, 1,48, und der heißt Being Around. If I was in the fridge, would you open the door? If I was the grass, would you mow your lawn? If I was your body, would you still wear clothes? If I was a booger, would you blow your nose? Where would you keep it? Would you eat it? I'm just trying to give myself a reason for being around. If I was a front porch swing, would you let me hang? If I was a dance floor, would you shake a thing? If I was a rubber check, would you let me bounce up and down inside your bank account? Would you trust me not to break you? I'm just trying really hard to make you notice me being around. If I was a haircut, would you wear a hat? If I was a maid, could I clean your flat? If I was the carpet, would you wipe your feet in time to save me from mud off the street? If you liked me, if you loved me, well, let's get down your knees and scrub me. I'm a little grubby from just being around. Rosie Gaines ist das gewesen, eine Funk, eine Soul, eine Rhythm and Blues Sängerin aus Pittsburgh, Kalifornien, die CD bei Motown, also bei einem Soul-Label, erschienen. Die hieß Closer Than Close 1995 und der Song Sneaky Pete war kurz so, ja, wie so häufig, man spürt es, aber er ist gar nicht richtig zu hören. Also er war kurz zu hören auf diesem Song. Guganga hieß dieser Song von Rosie Gaines. Es wird wieder Country mit Jim Ringer, beziehungsweise, wie er sich auch genannt hat, The Band of Jesse James, Linda's On Her Own. Linda's out there on her own, working in a bar in San Antonio. She opens the show for a second-rate rock and roll band. Said she could make it by herself, said she could make it without my help. Everybody knows it's Linda's show, she don't need no man. Oh, but didn't we sound good when we sang together? The precious tulip and the wildwood flower. Tennessee Mountain Home ain't much fun to sing along, but I'm still here. Linda's out there on her own. Linda's out there on her own. Another girl with another song, another show, and no one knows how hard it's been. And you can't tell by the look in her eyes if the lady laughs or the lady cries. And no one knows where the lady goes when the long night ends. Oh, but didn't we sound good when we sang together? The precious jewel and the wildwood flower. Tennessee Mountain Hall ain't much fun to sing along, but I'm still here, and Linda's out there on her own. I'm still here, and Linda's out there on her own. Das war, wie gesagt, Jim Ringer and the Band of Jesse James, Linda's On Her Own. Wir sind in den 90ern, wir sind aber mehr oder weniger am Ende dieser Sendung über Sneaky Pete, den Pedal Steel Gitarristen, der im Januar dieses Jahres verstorben ist. Und naja, wir hören da auf, wo wir angefangen haben, bei den Flying Burrito Brothers. Die Flying Burrito Brothers mit Christine's Tune, in Klammern Devil in Disguise. Poke Varieties, Farmer John Sausages brings you John Corneal asking the music. Nein, das ist der falsche gewesen. Dann muss ich den mal eben einstellen. Hier ist er. Also, Devil in Disguise, die Flying Burrito Brothers. happiness has been her close companion. Her world is full of jealousy and doubt. It gets her off to see a person crying. She's just the kind that you can't do without. She's a devil. Die Flying Burrito Brothers und Devil in Disguise. Und wir machen weiter mit einem weiteren Titel der Flying Burrito Brothers. Der ist ein wenig länger, 6,5 Minuten. Im Original war er 6 Minuten. Geschrieben von Mick Jagger und Keith Richards. Die hatten ihn in den USA aufgenommen, in Muscle Shoals, Alabama. Und der Song, der heißt Done Wild Horses. You know who I am. Das war's, mehr oder weniger einen Song hören wir noch von der ersten Solo-LP von Sneaky Pete. Den Song hat er geschrieben und er wird auch singen. California and You, Sneaky Pete, verstorben am 6. Januar 2007. Das letzte Jahr hat er in einem Heim gelebt. Er hatte Alzheimer. Auf dieser letzten Aufnahme mit dabei Skip Bettin, verstorben am 6. Juli 2003, auch bei den Birds gewesen. Auch er hatte Alzheimer. Also, Sneaky Pete, Pedal-Steel-Gitarrist, einer der Pedal-Steel-Gitarristen, die es wohl gab. Tschüss. Deutschlandfunk.